Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Einundzwanzigste Folge. Berühmt für seine Berühmtheit. Der Geiger Fritz Kreisler über das Verhältnis der Virtuosen zu ihrer Musik. Die Musik hat alle Eigenschaften eines Lasters. Seine heftige Anziehungskraft, seine geheime Wollust, seinen seltsamen Zwang zur Selbstaufgabe. Geigen oder Roulette spielen, komponieren oder Opium rauchen sind Neigungen, die ihren Lohn in sich selber tragen. So sind die Musiker die einzigen menschlichen Wesen, deren Laster geachtet, geehrt, ja sogar bezahlt wird. Hatte man die Virtuosität im Blut, so entschädigt allein das Betreten des Podiums für alle Mühe. Als Wladimir Horowitz am 26. Dezember 1977 in einem Fernsehinterview des Senders CBS von Mike Wallace gefragt wurde, ob er die Absicht habe, sich zurückzuziehen, rief er: "Oh mein Gott, nein!" Es war die Zeit, der er auch wieder Spaß daran fand, seine alten Bravourstücke hervorzuholen. Moritz Moszkowski, Étincelle, Ein Funkenflug, den Horowitz nach seiner dritten Konzertpause in fast 20 Konzerten als Zugabe gespielt hat. Wie Mitschnitte zeigen, immer mit neuen Nuancen, Temporückungen und Akzenten. Die Lebenskränklichkeit schien überwunden, das Gleichgewicht zwischen Informität und Vitalität, die beiden Pole im Leben genialischer Borderliner, wiederhergestellt. Nach seiner Pause zwischen 1969 und 1974 hatte er 1975 8 Recitals gegeben, in den Jahren 1976 und 77 gab er 12 bzw. 9 Recitals, weitere 8 sollten im Jahr seines 50. Jubiläums folgen, dazu 5 Konzerte, bei denen er das D-Moll-Konzert von Rachmaninow spielte. Dessen Prelude und Etude-Tableau behielten weiter ihren festen Platz in seinen Programmen. Und immer wieder kamen neue Cameos und Miniaturen hinzu. In der Saison 78-79 waren es die Barcarole Opus 10 Nummer 3 und die Humoreske Opus 10 Nummer 5. Die Barcarole entstanden 1894, spielte Horowitz in einer von Rachmaninow 25 Jahre später revidierten Version. Es ist ein melancholisches, poetisches und sehr farbiges Stück. Nach Rachmaninows Barcarolo Opus 10 Nummer 3 die Humoreske, ein witzig-sarkastisches Stück voll intrikater synkopischer Figuren und donnernder Akkordballungen. In seinen Konzerten zwischen 1974 und 1983 standen fast ausschließlich Werke von Schumann, Chopin, Liszt und Rachmaninow, bisweilen Sonaten von Scarlatti, Clementi oder Haydn auf dem Programm, sodann Zugaben von Mendelssohn, Schumann, Moszkowski, Debussy und Skriabin. Anders als seine jüngeren Kollegen setzte er bei seinen Recitals auf kaleidoskopische Kontraste, nicht zuletzt auf das klavieristisch Effektvolle. Auf Musik, die für das Klavier geschrieben wurde, weniger auf Werke, die durch das Klavier zum Leben gebracht werden. 20 Jahre nach seiner ersten Platte mit Sonaten von Muzio Clementi spielte er zwischen 1976 und 1979 in 16 Konzerten die große Sonate C-Dur Opus 33 Nummer 3. Sie ist 1794 entstanden. Der Untertitel Quasi Concerto und die Kadenz des ersten Satzes verraten, dass es sich um den Ableger eines Konzertes handelt. Einzelne Gesten, wie die aufsteigenden Akkorde über einem Ostinato-Triller am Ende des einleitenden Allegro con Spirito, weisen deutlich auf Beethovens C-Dur-Sonate Opus 2 Nummer 3 voraus. Beethoven kannte Clementis Sonate, die Noten waren in seiner Bibliothek. Horowitz spielt den Kopfsatz mit stürmischem Brio. Das Adagio e Cantabile con Espressione mit seinen Nebenstimmen taucht er in herbstliche Farben und Schatten. Er behandelt es, wie die Adagio-Sätze von Mozart, als ein Andante und beendet es mit einer eigenen Kadenz. Dem Filigran des finalen Presto schenkt er Anmut und Grazie. Erinnert man sich der Bewunderung, die Horowitz für den Belcanto-Bariton Mattia Battistini hegte, ließ er sich sagen, er war bei bester Stimme, als er Clementis Cedo-Sonate im April 1979 aufführte. Thank you. Muzio Clementi, Sonata, Quasi-Concerto, C-Dur, Opus 33, Nummer 3. Im Jahr seines Golden Jubilee hatte sich der Ruhm von Horowitz zunehmend verselbstständigt. Er war nicht mehr nur der berühmteste Pianist der Welt, vielmehr war er berühmt für seine Berühmtheit. Es war eine Berühmtheit, die ihn und seine Kunst zur Unkenntlichkeit entstellten. Welch seltsame Parallele! Am 12. Februar 1978 wurde live from Lincoln Center landesweit ein Konzert übertragen, mit dem die Medienkarriere von Luciano Pavarotti begann, der, ganz ähnlich wie Horowitz, in den großen Magazinen fortan als Monstre Sacré beschrieben wurde und den Mythos des Tenors perpetuierte. Den Gebrauchsmythos für die Musik der Verkaufssüchtigkeit. Dass Horowitz sein Publikum mit hypnotischer Kraft zu fesseln verstand, ist vielfach bezeugt worden. Von Konzertveranstaltern, von seinen Managern, seinen Produzenten und auch von vielen Kritikern. Mit Staunen berichteten gerade skeptisch eingestellte jüngere Kritiker, dass sie beim Publikum nie eine so gespannt nervöse Erwartungshaltung erlebt hatten wie vor oder während seiner Konzerte. Diese Spannung hat allerdings auch eine Kritik provoziert, die in ihrer aggressiven Heftigkeit ebenso maßlos war wie die Anbetung der Kultfigur. Durch seinen Medienflüsterer Peter Gelb war Horowitz wohl darin bestärkt worden, den Vorstellungen zu entsprechen, die sich die jedermännische Ahnungslosigkeit von einem exzentrischen Superstar macht. Horowitz begriff rasch, so Gelb, dass das Publikum umso mehr auf ihn abfahren würde, je anspruchsvoller, exzentrischer und ausgefallener er sich gab. Zugleich erklärte und verteidigte Gelb das Verhalten als innere Notwendigkeit, als Voraussetzung fürs Überleben. Wenn er besondere Speisen und eine bevorzugte Behandlung im Hotel verlangte, dann aus dem Gefühl, dass er nur so würde überleben können. So dachte er wirklich. Wenn er nicht sein Wasser hatte, wenn er nicht seine Seezunge bekam, in der Zeit, dass ihn nach Seezunge verlangte, dann würde er den nächsten Tag nicht erleben. In dieser Beziehung war er zwar ein Hypochonder, nicht aber wirklich eine Primadonna. Er war vielmehr sehr praktisch. Er wollte und er konnte nicht spielen, wenn er nicht all das hatte, woran er gewöhnt war. Nicht, dass er verwöhnt gewesen wäre, es war etwas viel Ursprünglicheres. Jedenfalls bekamen die Wünsche des luziferischen Klavierengels die Allmacht von Befehlen. Seine Konzerte vollzogen sich nicht, wie bei seinen Kollegen, als Kunstarbeit, sie wurden zu Ritualen stilisiert, bei denen der Gott des Klaviers erschien. Ins Studio ging er nur noch ganz selten, seine Recitals wurden von RCA mitgeschnitten und jede Saison wurde durch ausgewählte Mitschnitte dokumentiert. 1976 brachte Columbia das Konzert des Jahrhunderts aus der Carnegie Hall heraus. 1977 wurden die Hörer mit einem Golden Jubilee Recital auf die Saison 1978 eingestimmt, in der gleich zu Beginn der Mitschnitt des D-Moll-Konzerts von Rachmaninow herausgebracht wurde. In den folgenden Jahren erschienen Platten unter den Titeln Die Horowitz-Konzerte 1978-79, Die Horowitz-Konzerte 1979-1980, Horowitz at the Met und Horowitz in London. Es waren überraschend viele Werke, die Horowitz bei diesen Konzerten zum ersten Mal oder erstmals wieder nach langer Zeit gespielt hat. 1978-79 waren es Schumanns Humoreske und Liszts Mephistowalzer, den er offenbar als Titelverteidigung des Virtuosenthrons ansah. 1979-1980 spielte er eine Gruppe kleinerer Werke von Robert Schumann. Dabei kombinierte er die drei späten Fantasiestücke, Opus 111, mit dem dritten und vierten der Nachtstücke, Opus 23, deren abgründige Stimmung Liszt zu der Feststellung veranlasste, dass darin mehr Eulenaugen als Sterne schimmern. Die drei Fantasiestücke sind als kleiner Zyklus konzipiert. Horowitz spielt das erste Stück Molto vivace et appassionamente, drängend und heftig, gibt dem zweiten einen zart träumerischen Lyrismus und treibt das dritte in eine schier schizophrenische Spannung. Das Nachtstück Nummer 3 in D-Dur, für das ursprünglich der Titel Nächtliches Gelage vorgesehen war, hat den fantastisch dunklen Zauber eines Geisterbanketts. Im danach folgenden Rundgesang ignoriert Horowitz besonders im preziös zelebrierten Nachspiel die Vorschrift Semplice. Robert Schumanns Fantasiestücke Opus 111, motivisch durchaus stringent verbunden mit zwei der Nachtstücke Opus 23. In vielen Berichten und Rezensionen wurde kritisch angemerkt, Horowitz habe nur ein schmales und irritierend selektives Repertoire gespielt. Von keinem Komponisten hat er, so schrieb Gerhard R. Koch nach einem Konzert in Frankfurt, eine größere Werkgruppe vollständig eingespielt. Einzige Ausnahme sind die Chopin-Scherzi. Anders als sein Rivale Rubinstein hat er von Chopin nur die B-Moll, nicht die H-Moll-Sonate gespielt, bei Rachmaninow nur das dritte, nicht das zweite Konzert oder die Paganini-Rhapsodie, bei Liszt nur das A-Dur, nicht das Estor-Konzert. Auswahl war seit je sein Prinzip, ebenso wie die aparte Abweichung vom Erwarteten. Vielem von Beethoven ist er ausgewichen, stattdessen hat er Haydn favorisiert und Clementis großartige Sonaten regelrecht entdeckt. Dies bedarf einer Erklärung. In der Tat gehörte Horowitz nicht zu jenen Enzyklopädisten, die sämtliche Sonaten von Mozart, Beethoven und Schubert oder die Etüden, Masurken, Walzer, Nocturne und Prélude von Chopin aufgenommen haben. Und dies im Fließbandtempo binnen weniger Tage. Bei den meisten Pianisten findet dies allerdings keine Entsprechung in ihren Konzertprogrammen. Nicht wenige bestreiten eine ganze Saison mit einem oder zwei Programmen. Horowitz hat die von Koch erwähnten Scherzi von Chopin nicht geschlossen, sondern einzeln und nach langen Zeitabständen eingespielt, ebenso wie die Balladen, die er indessen, die Abfolge umkehrend, in etlichen Recitals aufgeführt hat. In jungen Jahren hat er beide Sonaten von Chopin gespielt, beide Konzerte von Liszt und einige Hauptwerke von Beethoven, Schumann, Brahms und Balakirev, die er nicht aufgenommen oder deren Aufnahmen er nicht freigegeben hat. Vieles hat er nur öffentlich nicht gespielt, etwa die Sonaten von Beethoven, deren Tauglichkeit für den Konzertsaal er in Frage stellte, in durchaus fragwürdiger Weise. Ob er alle 32 Sonaten, wie er behauptete, studiert und für sich gespielt hat, lässt sich kaum überprüfen. Jedenfalls berichtete sein Freund Rudolf Sarkin, Horowitz habe die Hammerklaviersonate glänzend gespielt. Auf jeden Fall war sein Konzertrepertoire weit größer als seine Diskografie vermuten lässt und seine Kenntnis der Literatur allumfassend. Dass er Dutzende, Aberdutzende Aufnahmen nicht freigegeben hat, spricht für seinen Ernst und seine Skrupel. Die Leichtfertigkeit, Plattenaufnahmen als Dosengemüse zu bezeichnen, wie es Daniel Barenboim tat, der ganze Regale mit Gemüse gefüllt hat, hat er nicht besessen. Bei der Bewertung seiner Platten urteilte er ambivalent. Einerseits sah er in ihnen den Garanten für den Dialog mit der Ewigkeit, den Emil Berliner, der Erfinder der Platte, 1888 verheißen hatte. Andererseits wertete er sie als Momentaufnahmen, in denen er sich bisweilen selber nicht wiedererkannte. Sein höchstes Ziel war, dass ein Werk in jeder Aufführung neu geboren werden müsse, wobei er als Interpret die Identität im Nicht-Identischen suchte, in ständig sich wandelnden Darstellungen. Den Fantasiestücken von Schumann ließ er, eine weitere Novität in seinen Konzerten der Saison 1979-1980, Felix Mendelssohns Scherzo a Capriccio folgen. Es gehört zu den wirbelnden Presto-Staccato-Studien, die der Komponist selber sehr kritisch sah, weil er fürchtete, einen gefälligen virtuosen Gestus zu wiederholen. Gerade dieser Gefahr, dem Stück den Charakter anmutiger Feenmusik zu geben, entgeht Horowitz durch die grimmige Betonung des wilden, des ungebärdigen Scherzo-Charakters. Thank you. Felix Mendelssohn, Scherzo a Capriccio fürs Moll. Es war eine strategisch weitsichtige, aber grausame Entscheidung, dass Horowitz sich 1981 von dem Konzertveranstalter trennte, der ihn seit 1974 betreut und weit mehr als die übliche Vermittlungsarbeit geleistet hatte, Harold Shaw. An seine Stelle trat Peter Gelb, der im Jubiläumsjahr 1978 die Öffentlichkeitsarbeit für Horowitz besorgt hatte. Gelb kam 1981 nach vorübergehender Tätigkeit für das Boston Symphony Orchestra nach New York zurück. Für die Konzertagentur CAMI, Kürzel für Columbia Artist Management International, sollte er eine neue Abteilung aufbauen für Fernsehproduktionen. Augenblicklich neue mediale Chancen witternd, trat Wanda mit dem Angebot an Gelb heran, als persönlicher Manager für Horowitz zu arbeiten. Gelb nahm das Angebot, den größten Künstler der Welt zu betreuen, sofort an. Ihm war klar, dass der Name Horowitz der Schlüssel war, mit dem sich die Türen zu vielen TV-Studios öffnen ließen. Zu seinen ersten Aufgaben gehörte die Vorbereitung des zweiten Horowitz-Konzertes in der Metropolitan Opera am 1. November 1981. Die Wahl des Repertoires wurde, wie immer, von der Dramaturgie des Kontrastes bestimmt. Er spielte 6 Sonaten von Domenico Scarlatti, die Ballade F-Moll von Chopin, die er 11 Jahre lang nicht mehr aufgeführt hatte, und die Ballade in G-Moll, die gewaltige Ballade H-Moll von Liszt, neu in seinem Repertoire, 3 Prelüden von Rachmaninow sowie 3 Zugaben, darunter Chopins Walzer Astor, Opus 69 Nummer 1, Abschiedswalzer genannt. Die Sonaten von Scarlatti, von denen 4 in der Saison 1980-81 erstmals in seinen Programmen erschienen, spielt er mit der für ihn typischen Verbindung von federner Leichtigkeit, kristalliner Brillanz und ziselierten Details. Anders als einige junge Pianisten, die auf die Entwicklung der historischen Aufführungspraxis reagierten, verzichtet Horowitz bei Phrasenwiederholungen oder Reprisen auf Verzierungen. Doch sorgen seine atmende Phrasierung, seine dynamischen Nuancen, seine Hell-Dunkel-Tönung, etwa in der F-Moll-Sonate Longo 118, die Sie als zweite hören, für Kontraste. Und trotz aller Delikatesse und Zartheit bleibt er den raschen Stücken nicht den Überschwang und die Vitalität spanischer Volksmusik schuldig. Sie hören Sonaten von Domenico Scarlatti in Astur, Allegro, Longo 186, in F-Moll, Andante Moderato, Longo 118, in F-Moll, Allegro, Longo 189, in E-Dur, Allegro Molto, Longo 224. Thank you. Domenico Scarlatti ist bisweilen als Chopin des frühen 18. Jahrhunderts bezeichnet worden. Als Horowitz einige Jahre später bei seinen letzten Konzerten in Deutschland Sonaten von Scarlatti spielte, schrieb Heinz-Josef Herbert in der Zeit, er habe versucht, der Musik des Italieners das Flair Chopins zu geben. Karl Schumann in der Süddeutschen Zeitung pointierte noch schärfer. Er habe ihn wie Debussy mit Perücke erscheinen lassen. Die auf die Sonaten von Scarlatti folgende Aufführung von Chopins Ballade in F-Moll gelang grandios. Im Vergleich zu der flüssigen, pulsierenden Aufnahme von 1952 arbeitet er, typisch für viele seiner späten Platten, innere Stimmen und agogische Details heraus. Den elegischen Beginn singt er mit wundervoll abschattierter Sottovoce. Die funkelnden Arpeggien und die stürmische Coda mit ihren raschen Passagen und heftigen Oktaven bewältigt er mit dem kühnen, wilden Zugriff ohne Rücksicht auf kleine Fehlgriffe. Frédéric Chopin, Ballade Nummer 4 F-Moll, ein Mitschnitt aus dem Konzert in der Metropolitan Opera am 1. November 1981. Huldigungen an den früh verstorbenen Chopin sind die beiden Balladen von Liszt. Die 1853 entstandene zweite Ballade in H-Moll spielte er bei seinem Konzert in der Met im Anschluss an die F-Moll-Ballade von Chopin. Er hatte sie zuvor ein einziges Mal bei einem Konzert in Minneapolis erprobt. Es ist ein Werk des öfters schon erwähnten enormen Klangs, der gleich zu Beginn bei den in Pedalnebel getauchten chromatischen Passagen der linken Hand den Charakter einer Geräuschkomposition annimmt. Horowitz gelingt es, den großen, überschwänglichen rhetorischen Gestus und die gefühlsgesättigten lyrischen Passagen poetisch zu sublimieren. Ozeanische Klangwogen und zerstäubende Passagen, leuchtend wie die Farben eines Regenbogens, geben dem Werk die Dignität einer berauschenden Klangkomposition. Thank you. Horowitz beendete das Konzert, dessen dramatischer Höhepunkt Franz Liszts Ballade in H-Moll gewesen war, mit einem zart-lyrischen Adieu, dem Abschiedswalzer von Frédéric Chopin mit kleinen, improvisierenden Veränderungen im Stil eines spontan auszehrenden Sängers. Sie hörten die 21. von 26 Folgen unserer Sendereihe Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen von Jürgen Kesting.